Kinder wandern gut beschut, drei Probleme vor dir her. Gute Menschen lesen Bücher gut, jetzt ist dein Gewissen leer. Ich hör dich reden, Girl, jetzt ist dein Gewissen leer. Morgens früh ich mir die Sterne wisch, wisch die Meilen weg. Ich glaube gern, ich bin willensstark und tue nie, was du willst. Ich niemals hör dich und tue nie, was du willst. Sieh, meine Augen sind ein Hologramm. Sie roht die Liebe mir aus Händen ran. Aus Händen, du weißt, du bist zu keiner Zeit mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Wir haben nur ein bisschen Spaß gemacht. Spaß für die Leute in der Nacht. Spätes nachts brauchst nicht Feindseligkeit. Ein scheues Lächeln dich befreit. Ich sorg mich nicht ihrer Gedankenflut. Diverses Denken tut mir gut. Aufgebracht, gesittet voll. Gottes Kinder vor den Zoll. Sie, meine Augen sind ein Hologramm. Sie roht die Liebe mir aus Händen ran. Aus Händen, du weißt, du bist zu keiner Zeit mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Tee braucht Zeit, um nachzusinnen, ja. Zeit, ein Leben, Leben, Leben zu riskieren. Süß und attraktiv, weich und lügnerisch. Du machst rum, bis dir ein Licht aufging. Machst rum, bis dir ein Licht aufging. Die Hälfte Leute Zeitung liest, liest, wie sie es soll. Schöne Leute, Leute, die nervös, Leute, die was verkaufen wollen, die News verkaufen wollen. Sie, meine Augen sind ein Hologramm, sie roht die Liebe mir aus Händen an. Aus Händen, du weißt, du bist zu keiner Zeit mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Sieh, meine Augen sind ein Hologramm. Sie roht die Liebe mir aus Händen ran. Aus Händen, du weißt, du bist zu keiner Zeit mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Mehr als Trall in meiner Nüchternheit. Mehr als Trall in meiner Nüchternheit.